Vergessen Sie Titanic, jene berühmte Szene, in der Kate Winslet mit ausgebreiteten Armen an der Bugspitze des Ozeanriesen steht. Imaginieren Sie eine Segeljacht in sturmgepeitschter See. Am Mast eine schwarz gekleidete Frau, festgezurrt mit dicken Tauen, die hüftlangen Haare offen, Gischtfetzen im ungeschminkten Gesicht. Sissi, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Im Pazifik. Auf ihrer monatelangen Flucht vor der Welt, vor Hofzeremoniell und Repräsentationspflichten. Eine Grenzgängerin, sagt Sissi-Experte Gerhard Strassk-Schwandner. Das ist die Grenze zum Tod. Und das hat diese Frau andauernd ausloten wollen. Und dann kommen diese Wellen. Wenn sie da eine falsche Atemtechnik haben, kommen sie nicht mehr raus. Das ist sensationell. Ja? Kaiserin von Österreich. Ja? Solche Dinge. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind zu Weihnachten ins Haus, sondern auch Sissi, die junge Kaiserin, mit Karl-Heinz Böhm und Romy Schneider. Die 1955 gedrehte Filmtrilogie von Ernst Marischka prägt das Sissi-Bild bis heute. Süßer Kitsch, verlogene Mythen, Kopfkino für Herz und Seele, mit dem Schmelz einer echten Sachertorte, die Kaiserin Elisabeth übrigens gehasst hat. An der schönen blauen Donau. Blauäugig, wer das glaubt. Das Bild der schönen blauen Donau hat einen blutigen Hintergrund. Die Wiener Stadtführerin Petra Bacher erklärt, dass während der napoleonischen Feldzüge die französischen Truppen durch die Wachau, durchs Donautal nach Wien marschiert sind und es dort eine Schlacht dann gegeben hat. Viele der französischen Soldaten sind gefallen und wörtlich in die Donau gefallen. Und da sie dunkelblaue Waffenröcke anhatten und so viele Soldaten in der Donau geschwommen sind, haben sie die Donau blau gefärbt. Kreuzfahrten boomen, nicht nur auf den Meeren der Welt, auch Flusskreuzfahrten sind äußerst beliebt, vor allem auf der Donau zwischen März und Oktober. 2415 Flusskilometer und 18 Schleusen von der Mündung bis nach Kelheim. Kilometer 01 beginnt am Schwarzen Meer, denn gezählt wird von der Mündung bis zur Quelle. Bergauf, wie es im nautischen Fachjargon heißt. Für die ganze Fahrt kann man nicht sagen, ist einfach. Braucht man viel Erfahrung, viele Jahre. Jeden Tag ist was Neues. Wasserstand. Wind kann große Probleme machen. Wir bekommen Wind von der Seite. Da müssen wir Druck von Wind rechnen in die Schleuseanfahrt. Manchmal müssen wir halten, rückwärts fahren, wieder rein oder so. Sagt Alexander Obrenow, erster Offizier auf der MS Arosa Mia, einem von über 100 Hotelschiffen, die auf der Donau unterwegs sind. Besonders gefragt ist die Kernstrecke Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest. Es ist starke Strömung, die Wachau. Das ist die eine wilde Strecke. Ab Melk bis Krems ist die ganz, ganz starke Strömung. Auch natürlich hier, Strudengau. 1812 wurde in Wien das erste Donaudampfschiff in Betrieb genommen, 1829 die erste Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. Über 14 Stunden war man damals von Wien nach Budapest unterwegs und 48 Stunden in umgekehrter Richtung. Ab 1839 befuhr auch das bayerische Dampfschiff Ludwig I. regelmäßig die Donau. 15 Jahre später, 1854, dann die legendäre Brautfahrt der zukünftigen Kaiserin Sissi. In Deggendorf ging die 16-jährige Prinzessin auf Schiff und hinein in ein neues Leben. In Passau blieb Sissi zwar am Schiff, aber so Stadtführerin Anneliese Stang. Die Bürger der Stadt haben ihr einen grandiosen Abschied noch bereitet. Und sie hatten alle Fähnchen von Bayern und von Österreich in der Hand. Und dann dieser Jubel, wie sie ankam. Und dann war der Bürgermeister auch hier gestanden, Herr Prasselberger. Und dann gab es richtige Fanfaren von der Feste, von unserer Burg, Feste Oberhaus. Ja, und wir haben hier auch ein Denkmal am Rathaus. Und zwar wurde das 50 Jahre später nach ihrer Ankunft am Rathausturm angebracht. Und es erinnert an ihre Brautfahrt. Gegenüber im Hotel Wildermann, das heute ein exquisites Glasmuseum beherbergt, sind noch die Räume erhalten, die Sissi hatte anmieten lassen. Denn als Kaiserin von Österreich war sie zweimal in Passau zu Besuch, 1862 und 1878. Inkognito natürlich und 1862 in durchaus heikler Mission. Da kam sie übrigens mit der Eisenbahn von Wien und hat sich mit ihrer Mutter Ludovica getroffen und ihrer Schwester Marie, Königin von Neapel. Und wir waren alle ganz erstaunt, wie unser Stadtarchivar uns erzählt hat, dass die Marie von Neapel, sie wäre schwanger gewesen, aber nicht von ihrem Mann. Und es wären angeblich in einem Kloster Zwillinge geboren, aber man weiß nichts, was aus diesen Kindern geworden ist. Später hat sie mit ihrem Mann noch ein eigenes Kind bekommen, denn diese Probleme, die er vorher hatte, wurden medizinisch scheinbar bereinigt. Die Passauer Krisensitzung ist Sissi aber nicht auf den Magen geschlagen, hat sie doch Frau Niederleutner, der Wirtin vom Wilden Mann, erlaubt, für sie zu kochen. Ein Diner mit 10 Gängen. Gestoßene Hühnersuppe, Seekrebs mit Mayonnaise, Forellen mit Holländersoße, skizziert mit Petersil, Filet mit Madeira-Sauce, skizziert mit jungen Gemüsen, Blumenkohl mit gefüllten Schwämmeln und Kotelett in Papier, Rehfilet mit Trüffeln, Haselhühner mit Salat, Aprikosenschaum, fein gemischtes Kompott, Dessert in reicher Auswahl, Ananas und schönes Obst, Kaffee. Üppige Speisen, wie heute die Völlerei auf den modernen Flusskreuzfahrtschiffen. Donauwellen all inclusive. Sissi ging damals in Nussdorf von Bord des Brautschiffs. Sissi in Wien, Sissi und Wien. Märchen, Mythen, Missverständnisse. Trotzdem ist Sissi heute ein Tourismusfaktor, sagt Stadtführerin Petra Bacher. Sissi ist salopp gesagt absolut unbezahlbar natürlich für unseren Tourismus. Wir sind stolz auf die Sissi, wir wollen nur dieses Gerücht von der jungen, hübschen Prinzessin, die kein Wässerchen trüben könnte, ein bisschen gerade rücken. Aber mit dem gerade gerückten Bild sind dann auch wir Österreicher ganz zufrieden. Sissi als Tourismusmagnet. Gerhard Strass-Gschwandner urteilt etwas süffisanter. Der Leiter des Dritte-Mann-Museums ist zugleich ein ausgewiesener Sissi-Experte. In Österreich wird sie halt immer noch gesehen als die Marischka Sissi. Und in Wien, sagt man, ein bisschen eine magersüchtige Wahnsinnige. Also schauen Sie mal in Wien das Denkmal, was sie hatte. Im Volksgarten ganz hinten drinnen. Jetzt vielleicht durch diesen Sissi-Zirkus, der dann kam, durchs Musical ist vielleicht dann ein bisschen bekannter geworden. Der Herr Marischka hat es ja selbst sehr schön gesagt. Er hat gesagt, die Örtlichkeiten stimmen und die Namen, aber ansonsten ist es eine frei erfundene Geschichte. Und das ist halt dann schon ein bisschen ein Dämpfer gewesen für die echten Sissi-Fans, die halt wirklich geglaubt haben, das ist ein Mädchen, das teilweise mit Tränen in den Bergen sitzt und singt und so weiter. Ja, das war sie halt nicht. Aber wer und wie war Sissi wirklich? Laut der Schriftstellerin Bertha von Suttner. Eine Gestalt in leuchtendem Schwarz. Und vielleicht das erste magersüchtige Model der Welt. Eine tätowierte Kettenraucherin, eine manisch-depressive Monarchin, völlig aus der Zeit gefallen. Emanzipiert, exzentrisch und hochintelligent. Melancholische Poetin, Freigeist und rebellische Querdenkerin. Das absolute Pendant zu Kaiser Franz Josef, dem wohl konservativsten und katholischsten Menschen im damaligen Europa. Diese Frau war total einsam. Das ist schrecklich für einen Menschen, der eigentlich so aufgeweckt gewesen wäre wie sie. Das Einzige, was sie machen hätte können, ist mit ebenbürtigen Damen in Kontakt zu treten, mit Höchstaristokratinnen. Da hätte sie die Erlaubnis gehabt, das hätte sie offiziell machen können. Das hat sie ja nicht interessiert. Sie hasste dieses Isolation auch durch Bildung. Sissi war Literatur- und sprachkundig. Heinrich Heine-Fan, antireaktionär, liberal, ihrer Zeit weit voraus und das strenge spanische Hofzeremoniell somit ein unerträgliches Korsett. Ihre Schwester, die Helene, hätte das ja geschluckt. Die hat man vorbereitet. Diese Leute funktionieren dann auch. Ja. Aber die Elisabeth hat man nicht im Geringsten vorbereitet. Sie sollte ja nicht die Kaiserin werden. Das ist eben das Problem. Und Franz Josef hat sich immer schuld gefühlt irgendwo, dass er dieses Mädchen in die Falle geritten hat. Was sie jetzt geschrieben hat, schon als 16-Jährige, was machen sie mit jungen, unmündigen Kindern? Sie sperren sie in goldene Käfige und dann schreibt sie eben, Hilfe, Hilfe, helft mir, bringt mich hinaus ins Weltall, auf den Meeresboden. Meine Seele, verlasst meinen Körper und solche Sachen. Todessehnsucht. Sehnsucht nach dem Meer und nach der Freiheit auf offener See. Sissi unternimmt monatelange Seereisen, vor allem nach dem Freitod ihres Sohnes Kronprinz Rudolf. Sie flüchtet nicht in Fantasiewelten, ist aber fasziniert von der Nachtseite der Natur. Dazu kommen Exzesse in puncto Schönheit und Sport, sagt Gerhard Strass-Gschwandner. Es war eine isolierte Egozentrikerin, die halt hübsch war und die unfassbares Geld rausgeschmissen hat aus dem Fenster. Und Franz Josef hat ja fast alles unterschrieben, was sie für Extravaganzen haben wollte. Diese Reitjacken in England, da schreibt sie ja so viele Briefe zurück. Die sind alle hier im Haushofen Staatsarchiv, die sind ja alle veröffentlicht. Da schreibt sie ihrem Mann immer mit Schatzi, hat sie ihn dann immer genannt. Schatzi, hier geht es mir zum himmelhochjauchzen gut. Könntest du doch bei mir sein? Der Schatzi konnte nicht, weil dieser alte Bürokrat musste immer über irgendwelchen unwichtigen Akten in der Hofburg sitzen, obwohl er die Reitleidenschaft mit der Sisi geteilt hätte. Auch ein exzellenter Reiter gewesen, der Franz Josef. Und dann schreibt sie immer PS. In diesem Gestüt hat sie diese und diese und diese Hengste. Und Franz Josef hat alles gegengezeichnet. Über 2 Jahre lang hat sich Sissi insgesamt in England aufgehalten und die britischen Lords in Grund und Boden geritten. Natürlich nicht im langen Kleid und Damensitz, sondern in engen Lederhosen. Sie gibt für Pferde aus, was ihr Cousin König Ludwig II. In den Bau von Schlössern investiert. Gerhard Strass-Gschwandner sieht eine gewisse pathologische Seelenverwandtschaft zwischen Ludwig und Sissi, mehr aber auch nicht. Da schreibt sie auch, wenn er wieder nach mir ruft, von nun an verweigere ich mich, weil er will immer mit mir mitten in der Nacht über den Wahnsinn in unserer Familie sprechen. Ja, und dann diese doch Krankheit der Wittelsbacher, die ja die Sissi ganz stark an sich getragen hat, auch die gleiche Krankheit, die der Ludwig hatte, ja, dieses von einem Moment auf den anderen in die tiefste Melancholie zu verfallen und dem Ende nahe zu sein. Ja. Und dann ihre Exzesse, stundenlanges schnelles Wandern, stundenlanges Reiten, stundenlange Schönheitspflege, vor allem der Haare. Letzteres ist im Sissi-Museum in der Wiener Hofburg bestens dokumentiert. Petra Bacher erläutert den Kult um die Haarpracht der Kaiserin. Sie haben dort sogar den Original-Frisiertisch mit Sessel. Sie sehen diese sehr dicke Nackenrolle, denn das Frisieren, sagen wir mal jetzt in jüngeren Jahren, hat 3 bis 4 Stunden gedauert. Und wenn Sie jetzt 3 Stunden so sitzen, dann kriegen Sie einen steifen Nacken. Deshalb diese dicke Nackenrolle. Sie haben auch nur Frisierutensilien, keine Schminke, kein Parfum. Sie hat sich nicht geschminkt. Sie hatte aber, weil das alles immer so lange gedauert hat, einen Lehrer immer neben sich sitzen. Für Sprachen zum Beispiel, für die Geografie, für die Literatur. Ja, also sie hat 7 Sprachen absolut fließend gesprochen. Englisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Ungarisch, Tschechisch. Altgriechisch bitte ebenfalls. Sie hat ihre persönliche Friseurin, die Fanny Pfeifferlig. Daher kommt auch dieser Ausspruch, etwas aus dem FF beherrschen. Fanny Pfeifferlig. Die war ganz schnell und daher aus dem FF. Übrigens, Haare waschen hat man so alle 10 Tage gemacht. Das hat den ganzen Tag gedauert. Nicht wegen dem Waschen, wegen dem Trocknen. Sie hatten ja keinen Föhn damals. Man hat sie da auf den Sessel gesetzt, in Abstand einen 2. Sessel und eine Art Wäscheleine gespannt. Da hat man die Haare aufgehängt zum Trocknen. Und natürlich, sie hat auf Hygiene sehr viel Wert gelegt. Daher haben wir, wenn wir da jetzt durchgehen, rechts ihre Originaltoilette. Ein englisches Wasserklosett mit Spülung. Auch das modernste, was es überhaupt auf dem Markt zu kaufen gab. Das Modell Delphin. Auch die Zahnhygiene war Sissi wichtig. Entgegen aller Gerüchte hatte sie gute, aber gelbliche Zähne vom Kettenrauchen, denn Zigaretten hatten damals noch keinen Filter. Ob sie später dann vielleicht 3. Zähne hatte, das ließe sich nur durch eine Sargöffnung beweisen. Die wissenschaftliche Abteilung ist im Besitz von sehr vielen Zahnarztdokumenten. Das sind Rechnungen für Franz Josef und Sissi vom Zahnarzt, horrende Rechnungen. Und das Museum hier, die Abteilung, konnte sich lange nicht erklären, warum das so horrende Zahnarztrechnungen sind. Man hat es rausgefunden, die haben sich den Zahnarzt aus Amerika nicht einfliegen, sondern einfahren lassen damals mit dem Schiff. Die Amerikaner waren damals führend auf Zahnheilkunde und sie hat 2-mal im Jahr den Zahnarzt aus Amerika kommen lassen. Also sie hat sehr viel Wert gelegt auf ihre Gesundheit. Und auf ihre gärtenschlanke Figur, die übrigens nicht dem damaligen eher fülligen Schönheitsideal entsprach, was Sissi aber völlig egal war, wie auch viele andere Konventionen, Stichwort Tattoo. Von einer Reise über das Meer ist sie auch zurückgekommen, im Alter von über 50, sehr zur Überraschung von ihrem Gemahl, dem Kaiser, mit einer Tätowierung gar nicht einmal so versteckt, sondern auf dem hinteren linken Schulterblatt. Also wenn sie Abendkleider getragen hat, die natürlich schulterfrei waren, hat man das sogar gesehen. Sie musste dann oft bei offiziellen Anlässen das mit Tüchern, mit Schals verdecken. Sie hat diese Tätowierung mit Stolz getragen, einen Anker, um ihre Zuneigung und besondere Liebe zur Hohen See und zu Seereisen zu verdeutlichen. Im Alter von über 50 war das natürlich ein wahnsinniger Skandal. Ohnehin war eine Tätowierung damals eher was für Hafenarbeiter als für Damen schon gar nicht und schon überhaupt nicht für eine Kaiserin. Zum Tattoo passt auch ein Foto von Sissi und ihrer Schwester Helene, das erst kürzlich auf Korfu entdeckt wurde. Diese Fotografie zeigt die zwei Damen mit Matrosen. Skandal, bitte. Einerseits also auf Reisen keine Berührungsängste mit dem einfachen Volk, andererseits aber völlige Distanz zum gemeinen Volk daheim. Keine neuen Fotografien mehr ab der Silberhochzeit im Alter von 42 Jahren, immer einen Fächer vor dem Gesicht, auf ewig jung und schön und schwarze Kleidung. Sie hat nach dem Selbstmord ihres Sohnes immer schwarz getragen, in der Monarchie. Wenn sie in Ländern außerhalb der Monarchie war, hat sie sehr wohl farbige Kleider getragen. In der Monarchie immer schwarz, denn eine Frau in Trauer, eine Mutter in Trauer, spricht man nicht an. Dieses Schwarztragen in der Monarchie war für sie dann eine Art und Weise, wie sie die Leute von sich fernhalten konnte. Wer sich in den Wiener Museen und Schlössern Sissis Kleider anschaut, staunt ob der extrem schmalen Taille, 53 Zentimeter. Egal ob Trauerkleid, Hochzeits- oder ungarisches Krönungskleid, resümiert Gerhard Strass-Gschwandner. Das ist natürlich alles geschnürt, sicher mit Korsett, logisch. Aber trotzdem, versuchen Sie mal, eine vierfache Mutter zu schnüren auf 53 Zentimeter. Das Maximalgewicht der Kaiserin war 49 Kilo. Wenn sie 49 erreicht hat, hat sie dann mit diesen 3 Orangen pro Tag Diäten begonnen und 3x3 Orangen, 3 Tage lang versuchen sie das einmal. Dann wären sie so wie die Elisabeth, entweder völlig überreizt oder völlig phlegmatisch. Sie könnten nicht so viel Sport machen, wenn sie nichts essen. Sie hat ganz normal gegessen, es war damals gang und gäbe in der Früh Fleisch zu essen, sogar so eine Art Steak. Es war auch gang und gäbe Rotwein zu trinken in der Früh. Wir haben auch noch Rechnungen vom berühmten Hofkonditor Demel, wo sie sehr wohl Eiskaffee mit Schokoladeneis gegessen hat, heiße Schokolade getrunken hat. Sie hat sehr selten Abend gegessen, aber das ist etwas, was die Ärzte ja heute auch noch mitteilen, dass wir eigentlich eher spät am Abend nicht mehr essen sollten. Aber sie hätte sich jetzt nicht zu Tode gehungert. Es gibt Gerüchte, dass sie Hungerödeme am Körper hatte, das ist bitte Blödsinn. Wir haben den Obduktionsbericht, der ist sogar hier ausgestellt teilweise, also es gab keine Hungerödeme. Vielleicht aber einen gefälschten oder einen zweiten Obduktionsbericht, denn Gerhard Strass-Gschwandner verrät. Nachdem sie in der Schweiz erstochen wurde, hat man telegrafiert nach Wien, wie sollen wir mit dem Leichnam verfahren, und man hat zurück telegrafiert, so wie in ihrem Lande üblich. Und deswegen gibt es ja die Leichenobduktion von der Elisabeth. Die gäbe es ja nicht, wäre sie in Österreich gestorben. Und da haben an beiden Unterbeinen diese Hungerödeme gefunden. Und das sind furchtbare Hautveränderungen, die man dann auch nicht mehr wegbringt im Leben. Das muss für die Elisabeth ja auch alles furchtbar gewesen sein, sich zu sehen, selbst im Spiegel. Eine der teuersten Damen des 19. Jahrhunderts in ihrem Magersucht, dass sie keine festen Speisen mehr zu sich nehmen wollte und so weiter. Sie hat sich pressen lassen, halbrohes Truthahnfleisch, halbrohes Kalbfleisch und so weiter, diese Säfte getrunken. Dass man dann so einen Zirkus um sie macht, wo man sie dann in den Marischka-Filmen 180 Grad anders sieht, wo sie die Menschen so liebt und wo sie weint, weil sie so gern das hätte, dass allen Menschen auf der Welt gut geht. Und in Wirklichkeit waren ja die Menschen völlig wurscht. Mit einer Ausnahme. Die Menschen in Ungarn waren Elisabeth nicht egal. Wenn sie überhaupt ein politisches Interesse hatte, dann für den Ausgleich mit Ungarn. Kein Wunder also, dass sie sich so oft in Gödelö aufgehalten hat. Das kleine Barockschloss rund 30 Kilometer nordöstlich von Budapest war das Krönungsgeschenk der Ungarn für das österreichische Kaiserpaar. Zu Sissi haben die Ungarn bis heute ein ganz besonderes, wenn auch verklärtes Verhältnis, meint Andras Roos, Stadtführer in Budapest. Für das ganze Land können wir ruhig sagen, sie ist immer noch sehr, sehr beliebt und verehrt von uns. Nicht so wie der Franz Josef. Sie hat Wien auch nicht so gemocht, so wie die Ungarn auch nicht. Und deswegen, und weil sie so schön war, einiges trägt ihren Namen, auch heute noch in Budapest. Sie hat eine Brücke, eine Statue, ein Platz ist nach ihr benannt, ein Bezirk trägt ihren Namen, eine Ringstraße. Auch die Sissi-Filme werden seit Jahrzehnten bei uns immer gezeigt, meistens am zweiten Weihnachtstag. Donau-Flusskreuzfahrer auf den Spuren von Sissi kommen in Budapest natürlich nicht an der Matthiaskirche auf dem Burgberg vorbei. Die Matthiaskirche ist eine der ältesten Kirchen. Angefangen hatte man zu bauen im 13. Jahrhundert schon. Die Türken haben die Kirche als Moschee benutzt. 1867 wurden hier Franz Josef und Sissi gekrönt durch den Erzbischof von Esztergom, von Gran. Und dazu schrieb Franz Liszt die Krönungsmesse. Von der Matthiaskirche auf dem Burgberg von Buda weiter zu Schloss Gödelö, dem Lieblingsort von Sissi und heute das Neuschwanstein von Ungarn. Tibor Boda führt durch das Schloss und kennt natürlich auch die Geschichte und Geschichten rund um Sissi. Wir wissen, dass sie hier sehr viel Zeit verbracht hat, eigentlich mehr als 2000 Nächte, hauptsächlich im Frühling und im Herbst. Die kleine Valerie war dabei, sie konnte hier reiten, sie hat hier ganz bestimmt täglich Ungarisch gelernt, ungarische Vorleserin war dabei, sie hat sich hier sehr wohl gefühlt. Und noch etwas mochte Sissi hier in Gödelö, die Farbe der Tapeten und Vorhänge. Veilchenblau. Veilchenblau war doch die Lieblingsfarbe, das wissen wir ganz genau, im Vorpark. Da waren angeblich nur Veilchen und nicht nur die Farbe. Im Café Gerbeau hat sie kandierte Veilchen gegessen, Veilchen-Eis praktisch speziell für sie vorbereitet. Also diese Blume, dieser Duft, dieser Geschmack und alle Blumen haben eine Philosophie. In der Farbpsychologie steht Veilchenblau für melancholische Tiefe und Unbegrenztheit, für kühle Distanz, aber auch für Vertrauen und Harmonie. Dass sich später einmal in Gödelö das sowjetische Militär einquartieren würde, sowie ein Seniorenheim, das hätte sich Sissi wohl nicht träumen lassen. Inzwischen ist das Schloss zum großen Teil renoviert. Apropos Traum. Gab es da nicht noch eine Romanze zwischen Sissi und Graf Andraschi? Wir hatten eine fesche und kluge und vertrauenswürdige Ministerpräsident und eine wunderschöne österreichische Kaiserin und ungarische Königin. Und sie hatte für Ungarn ein Herz. Und wir wollten das vielleicht auch so gerne hören, aber es gibt, so viel ich weiß, wirklich gar keine Beweise dafür, dass das mehr war als eine innige und gute Freundschaft oder platonische Liebe. Illusion und Realität. Eine Donau-Flusskreuzfahrt auf den Spuren von Sissi bietet auch die Chance, sich von so manchem Mythos zu verabschieden. Kaum einer, der dann nicht ins Nachdenken kommt. Es sind viele Widersprüche. Und deshalb habe ich auch erhofft, dass wir dann die Wahrheit erfahren. Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die tun es ein bisschen verklären hier gerne. Hier ist mir aufgefallen. Aber die richtige Wahrheit werden wir bis heute nicht erfahren. Mir hat sehr gefallen an Sissi, dass sie schon eine sehr moderne Einstellung hat. Sie ist unser Liebling. Aber ihre Traurigkeit und das ist ein bisschen neu für mich. Ich habe einen ganz anderen Eindruck von ihr gewonnen als Mensch. Einmal ihre Sensibilität und zum anderen auch ihre Intelligenz, die ich gar nicht so vermutet hätte. Und ihre Selbstständigkeit. Erstaunlich für die Zeit.